Das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 ist in seiner Vorgeschichte, seinem Verlauf und seinen Folgen historisch genauestens dokumentiert. Trotzdem ist an den Hintergründen und Motiven keines Ereignisses der neuzeitlichen Geschichte so viel herumgedeutelt worden, bis hin zur offenbaren Geschichtsfälschung, wie an denen des Mordanschlags auf das österreichische Thronfolgerpaar, der den Ersten Weltkrieg auslöste. Es galt, für das Völkermorden einen dem jeweiligen Interesse genehmen Schuldigen zu finden. Der Dichter Blaise Cendras will mit seinem Hörspiel Sarajevo nicht eine neue Legende klettern. Er nutzt das historische Ereignis, um nach den Ursachen von Hass und Gewalt zu fragen. Die Atombombe. Wenig vorher die ersten Düsenjäger. Die heulenden Stukas, Maschinengewehre. Der erste Fliegeralarm, die ersten Verdunkelungen. Aber vorher, lange, mehr als 20 Jahre vorher, Artilleriebeschuss und Sturmangriff, Gasgrill, Trommelfeuer. Aber vorher, lange vorher, die letzten Kavallerieangriffe mit blankem Säbel. Und vorher? Zwei Pistolenschüsse. Am 28. Juni 1914 in Sarajevo. Von da nahm alles seinen Ausgang. Mit diesen beiden Schüssen, die vor 50 Jahren den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin töteten. Alles nahm von da seinen Ausgang. Und es hat noch kein Ende. Sarajevo, die Türkenstadt mit ihren weißen Moscheen, 96 Moscheen und ihren von steilen Taxusbäumen umstandenen Minaretten, mit ihren Friedhöfen, deren Stelen mit einem Turban begrenzt sind. Tag aus, Tag ein regnet es hier. Aber der endlose Regen kann nicht hindern, dass der alte Markt von unzähligen Tauben bevölkert, mehr Tauben als in Venedig, ebenso von schönen, verschleierten Musulmaninnen bevölkert ist und den bosnischen Bäuerinnen in ihren weiten, schwarzen Seidenhosen und gestickten Westen. Oder es sind diese kleinen 12-jährigen Prostituierten mit ihren blauschwarz gemalten Lidern, die abends in dem Kabarett neben dem Kloster der Derwische aus- und eingehen. Sarajevo, schläfrige Stadt, durchflossen von der Miljatska, die als Sturzbach aus dem Gebirge kommt und deren Wasser in diesen 50 Jahren alle Erinnerungen unter den Brücken der Stadt weggeschwemmt hat. Wer weiß noch von dem Attentat? Vielleicht die beiden letzten Überlebenden des Prozesses. Die Sadilos. Er, Franjo, 80-jährig, sie, Angela, 71-jährig. Und die schwachsinnige Schwägerin, die noch kaum dem Kindesalter entwachsen war, als aus der Pistole Gavrilo Princips die beiden Schüsse knallten. Franjo und Angela Sadilo sind der Mittäterschaft an der Ausführung des Verbrechens angeklagt, weil sie Bomben und Revolver in ihrer Wohnung versteckt haben, statt sie den Behörden, die mit dem Aufspüren der Verbrecher befasst waren, auszuliefern. Bumm, bumm, tak, tak, tak, bumm, auf den Kaiser, bumm, auf den Erzherzog, bumm, auf den König, bumm, auf die Minister, bumm, bumm, Idiotin, auf den General. Hör auf! Ja, tak, tak, tak. Angela, deine Schwester zerreißt mir die Ohren, bring sie zum Schweigen. Ich kann nicht alles machen. Entweder kümmere ich mich um das Gulasch oder um meine Schwester. Und lass sie doch spielen. Lass sie doch. Tu doch nichts Böses. Ach, Attentat spielen wie ein Kind mit 58 Jahren. Du bist immerhin 80. Und seit dem Krieg tust du nichts anderes, als aller Welt deine Geschichte erzählen. Erstens erzähle ich sie nicht aller Welt. Ich wähle meine Zuhörer aus. Ja, du wählst sie aus. Der erste Beste braucht dir nur ein paar Schoppen Musterwein in der Vinara zu zahlen. Überhaupt ist es eine Schande, dass du dauernd betrunken bist in deinem Alter. Erstens, Frau, betrinke ich mich nicht. Und zweitens, wenn ich mich betrinke, dann, weil die Erinnerung an den Prozess mich quält. Hör auf! Hör auf! Willst du endlich den Mund halten, Schwachkopf? Ja, ja, meine Schwester ist schwachsinnig. Sie ist es immer gewesen, du hast es gewusst, als du mich geheiratet hast. Und schließlich hat sie das Paket mit den Pistolen und den Bomben angenommen, weil sie schwachsinnig war. Oh, was du nicht sagst, Frau. Erstens hätte sie ja nur das Paket nicht anzunehmen brauchen. Wenn ich da gewesen wäre... Wenn du da gewesen wärst, hättest du es genauso gemacht. Denn es war der Sohn des Polizisten, der es gebracht hat. Erstens war es nicht der Sohn des Polizisten, sondern der Sohn des Wachtmeisters. Das war es immerhin Unterschied. Und zweitens hätte ich es gewusst. Ich hätte das Paket verweigert. So Unsinn. Du weißt immer alles. Nur beim Verhör, da hast du gejammert wie ein kleines Kind und den Nichtwisser gespielt. Ich glaube, du weißt heute noch nicht, was eigentlich passiert ist. Ach, das ist lächerlich, Frau. Jedes Kind weiß es ja, dass der Thronfolger von Österreich-Ungarn und seine Dame erschossen worden sind. Aus nächster Nähe, an der Ecke der Franz-Josef-Straße unter Kais. Wir befanden sie in dem Automobil des Grafen Harrach. Dieser Wagen hatte allen, die ihn benutzten, immer Unglück gebracht. In der Nacht vorher hatte der Erzherzog im Zug seinen überheizten Salonwagen verlassen und in einem anderen Wagen Platz nehmen müssen, der die Nummer 13 trug. Zur gleichen Zeit erschien im kaiserlichen Schloss zu Wien die weiße Frau wie ein jedes Mal vor einem gewaltsamen Tod. Der Erzherzog war anlässlich der großen Manöver nach Sarajevo gekommen und ein Student namens Gavrilo Princip, der in das alte Serbien emigriert war... Ruhe! Ruhe! Tochter einer Rabenmutter! Willst du das Andenken unserer Mutter respektieren, alter Mann? Und dann spiel nicht immer den Neumalklugen, als ob du mir sagen könntest, warum sie getötet worden sind, der Erzherzog und seine Dame und in wessen Auftrag. Und ob es eine gute Sache war oder ob es eine schlechte Sache war. Ach was, schweig mir doch still, Frau. Erstens war ich auf dem Markt, um Gurken zu kaufen. Und während dieser Zeit... Hör doch auf! Du stehst ja nicht vor dem Richter. Du brauchst mir nicht deine Aussage von vor 50 Jahren zu wiederholen. Die Wahrheit ist, dass du überhaupt nichts weißt und alles durcheinander wirfst. Ich weiß, was ich weiß. Und ich weiß vor allem, dass man seine Zunge hüten muss. Wir haben schwere Zeiten erlebt. Wir sind freigesprochen worden, du und ich, Frau, weil es erwiesen war, dass deine Schwester keinen Verstand im Kopf hat und weil wir selbst auch nicht besser waren. Aber nachher sind wir jahrelang als Verbrecher angesehen worden. Und dann war der Krieg zu Ende und sie haben Helden aus uns gemacht. Erinnere dich. Ein Wunder, dass sie uns nicht ein Denkmal errichtet haben. Dann kam der neue Krieg und alles fing wieder von vorne an. Aber wir waren alt und lahm und da haben sie uns einfach abgeschoben. Heute sind wir wieder frei und angesehen. Die Touristen kommen in die Vinara, um mich zu hören, vorausgesetzt, dass es so bleibt. Zwei Pistolenschüsse wie diese, das haben wir teuer genug zu bezahlen gehabt, Jahre und Jahrzehnte hindurch. Und ich, Erzherzog oder nicht, ich will lieber gar nichts wissen, Frau. Ich erkläre lieber ganz einfach, dass ich auf dem Markt war, um Gurken zu kaufen. Hör auf! Hör auf! Sperr sie mir nur in der Küche ein zum Donnerwetter. Eines Tages wird sie uns mit ihrem Geschrei noch ins Gefängnis bringen. Wie vor 50 Jahren mit dem Paket in der Kommode. Das war vor 50 Jahren. Das ist 50 Jahre her. Heute ist alles anders geworden. Es gibt keinen Erzherzog mehr und keinen Kaiser und keinen Garten. Ach, zum Teufel, was soll ich streiten mit einer Frau und mit einer Verrückten? Ich will meine Ruhe haben. Ich gehe. In die Vinara, Dich besaufen auf Kosten des Erzherzogs. Na, geh doch, alter Esel, geh. Geh, alter, mit Andenken beladener Packesel. So, nun kommen Sie mal mit, meine Herrschaften. Kommen Sie. So, hier geht's rein. Treten Sie ein, meine Herrschaften, treten Sie ein. Also, Sie sehen hier gleich neben der Vorratskammer mit Ihren Fässern und Korbflaschen. Ja. Ja, das waren keine Dummköpfe, die Verschwörer, wie? Oh, die wussten, was gut ist, nur das will ich meinen. Also hier, meine Herrschaften, sehen Sie nun das kleine Zimmer, wo Sie Ihre Versammlung abhielten, nicht? Und wo Sie noch am Abend vor dem Attentat zusammengekommen sind, um Ihre letzten Entscheidungen zu treffen. Und hier drüben, kommen Sie mal näher, ja? Hier können Sie von hier aus die Ecke sehen. Wo denn? Hier drüben, wo Princip sich aufstellte und von wo er geschossen hat. Das ist ja nicht wahr, Weinwirt. Halt den Mund. Was? Dichtest du dir doch alles nur zusammen. Du zupf deine Gusler und misch dich nicht in meine Geschäfte. Jeder weiß, dass Princip und seine Kameraden diese Weinstube hier oft besucht haben. Nur weil hier der Musterwein besser ist als woanders. Ja, genau wie heute noch, meine Herrschaften. Hier, spendieren Sie doch dem letzten Überlebenden ein Glas. Dies ist Franjo Sadilo, 80 Jahre. Und durch ein Wunder am Leben geblieben, trotz der Verfolgung der Österreicher. Er wird uns seine Erinnerungen erzählen. Nichts wird er erzählen, der arme Alte. Er hat ja nur Gurken eingekauft auf dem Markt und hat sich von seinem Schrecken noch nicht erholt. Hey, du Gitarrenzupfer, ehre das Alter. Wenig spreche ich, das ist wahr, aber wenn ich den Mund auftue, dann weiß ich, was ich sage. Ich habe Bomben und Pistolen zu Hause gehabt, in meiner Kommode. Ja, ja, meine Herrschaften, Bomben und Pistolen. Die hatten sie alle damals. Und Sagilo wird es Ihnen bestätigen, dass hier in diesem Zimmer der Plan ausgeheckt worden ist. Czubrilowitsch gegenüber dem Lyzeum, Popovic vor dem Museum, Grabetz an der Rathausecke, Nemetbacic, Schabrinowitsch und Prinzip über den Kai verteilt. Der Thronfolger des Reiches war gefangen in einem ganzen Netz unerschütterlich entschlossener Männer. Ach, Kinder. Armer Gymnasiast. Alles das ist wahr. Wahr und wahrhaftig. Ich sage es, ich, Franjo Sadilo, der einzige Überlebende aus der Anklagebank. Ja, du hast vielleicht in der Anklagebank gesessen, aber sie trugen den Kopf hoch. Du hast dir in die Hosen gemacht. Schweig, Musikant. Du hast eine schöne Guslar und das Spiel deiner Hände hat sie blank poliert. Aber in deiner Musik findest du auch nicht des Rätsels Lösung. Das Rätsels Lösung? Ja. Was für ein Rätsel? Ich, meine Herrschaften, ich werde es Ihnen offenbaren, des Rätsels Lösung. Zwei Tafeln hat es da an der Straßenecke gegeben. Zwei Tafeln haben wir abwechselnd zu lesen bekommen. Auf der einen stand, an dieser Stelle empfing den Märtyrertod aus der Hand eines Mörders, der Erzherzog Thronfolger und so weiter. Und auf der anderen stand, an diesem historischen Ort hat Gavrilo Princip die Freiheit verkündet. Da habt ihr es, des Rätsels Lösung. Man weiß es nicht, war es eine gute Sache, war es eine schlechte Sache. Wir werden das letzte Wort niemals erfahren. Ja, ja, jetzt sprichst du, Gitarrenzupfer, der du so gut Bescheid weißt. Ja. Ich weiß viel, so viel du willst. Ich kenne Wahrheit und Lüge. So gut wie unser Wirt, der Wasser in seinem Wein trinkt. Oh. So gut wie du, der du seinen Wein trinkst und von Dingen sprichst, die du nicht weißt. Oder so gut wie alle Welt, wie unser aller Welts Vater, der gelogen hat wie ein Zahnbrecher. Der hat gar nicht die Wahrheit gesagt. Hey, ich weiß Bescheid, alter Mann. Weißt du auch, was ich weiß? Bei meiner gebogenen Nase und bei meiner Schwarzmarktzigarette weiß ich, dass ich auf meiner Gusla singen kann von Liebe und Tod. Und so war es in jener Nacht im Schloss Meierling. Bei dem Ziegenkopf, der meine Gusla ziert. Ich habe keine Angst vor des Rätsels Lösung. Und ich sage, Meierling. Meierling. Im Morgendämmer. 25 Jahre zuvor, nach einer Nacht, wo selbst die Käuzchen nicht zu schreien wagten. Hast du gehört? Zwei Pistolenschüsse. Was war das? Du weißt es genau, denn du wirst einer der wenigen Augenzeugen der Tragödie sein. Die beiden Schüsse fielen im Jagdschloss Meierling, Besitztum Erzherzog Rudolfs, des Kronprinzen von Österreich-Ungarn und einzigen Sohnes des alten Kaisers Franz Josef. Zwei Pistolenschüsse und ein Geheimnis, das sich öffnet wie eine Parenthese. Wer sind die Opfer? Steck den Kopf durch die Tür, die der alte Kammerdiener Loschek gerade aufgebrochen hat, und du wirst sie sehen. Graf Heuersch ist schon zum Bahnhof gejagt. Es ist ihm gelungen, den Wiener Schnellzug anhalten zu lassen. Er beeilt sich, den Kaiser zu informieren, denn der Kaiser wird nicht anders als auf dem Dienstweg die Nachricht entgegennehmen wollen, dass sein Erbe mit zerschmettertem Schädel in Meierling auf einem Bett liegt und neben ihm die Tochter einer levantinischen Abenteurerin, mit Rosenblättern bedeckt und tot wie er. Zwei Pistolenschüsse. Sie waren gut gezielt. Was den Erzherzog betrifft, so wird der Kaiser behaupten, es war ein Schlaganfall. Natürlich. Und den Leichnam der kleinen Marie Vetsera lässt er beiseite schaffen. Arme Liebende. Jede Zukunft war ihrer Liebe verschlossen. So haben sie ihrem Leben ein Ende gemacht. Oh, man wird alle nur denkbaren anderen Motive erfinden, bis zu der Behauptung, Rudolf habe Marie betrogen und sie habe ihn mit einem Rasiermesser entmannt. Darauf habe er die Kraft gefunden, sie zu töten und dann sich selbst zu richten. Übrigens, weißt du auch, dass auf ihrem Tisch neben der Flasche Tokaja ja 3 Gläser standen? 3? Ja. Wer hat aus dem 3. Glas getrunken? Die einen sprechen von einem Kutscher, den die Liebenden kommen ließen, weil er so gut Straußwalzer pfeifen konnte. Das war seine Spezialität. Aber man nennt auch andere Namen. Den des Erzherzogs Franz Ferdinand zum Beispiel. Und weißt du auch, dass am Tag zuvor Rudolf mit seinem Vater eine heftige Auseinandersetzung hatte? Und dass man nachher dem Kaiser in seinem Arbeitszimmer ohnmächtig aufgefunden hat? Ach. Nun ja, der Kaiser tadelte den Liberalismus seines Sohnes und fürchtete, dass seine Leidenschaft für Marie ihn verleiten könnte, die Dynastie zu entehren. Da Rudolf tot ist, wird nun Franz Ferdinand Thronfolger. Tatsächlich. Franz Ferdinand, dessen konservative Haltung der des Kaisers sehr nahe steht. Was soll das heißen, dass Franz Ferdinand... Psst. Kein Wort mehr. Überlass das Getuschel dem Volk. Das Volk wird den Namen ihrer Tochter flüstern. Welcher Tochter? Sollen Rudolf und Marie wirklich eine Tochter gehabt haben? Sie hätten wohl eine haben können. In 2 Jahren des intimen Umgangs. Ein Kind, das die Tochter eines Kaisers sein konnte. Und das nun ein Waisenkind ohne Namen ist. Was mag in den 25 Jahren aus ihr geworden sein? Komm, ruh dich aus, Kindchen. Du tanzt zu viel und du hast nicht Atem genug. Atem, Großvater? Mit 25 hat man Atem für mehr als einen. Oh nein, Fritzi, du brauchst ihn noch, um euch beide zu nähren, dich und deine Rache. Meine Rache? Wovon sprichst du? Ich hab dich beobachtet, Fritzi. So viele Nächte sehe ich dich tanzen. Dein Haar ist blau-schwarz und dunkel schimmert deine Haut. Sie trinken das Licht der Lebensfreude. Und doch bist du keine echte Zigeunerin. Du bist woanders geboren als in der Pusta. Zeig mir deine Hand. Wozu, Großvater? Oh, zeig schon, komm, zeig. Ich wusste es. Du bist von sehr hoher Geburt, Fritzi, ich wusste es. Eine erloschene Krone sehe ich in deinen Handlinien. Die Züge deines Gesichts waren mir schon bekannt. Du bist schön, aber du bist voller Hass. Schweig doch. Voller Hass auf das Leben und auf den Tod. Das Leben kenne ich nicht, aber den Tod. Weißt du, was er mir getan hat? Es ist der klaffende Kopf meines Vaters. Aber vor allem die heimliche Beseitigung des Leichnams meiner Mutter. Bei Nacht und Nebel. Am Arm von 2 Polizeibeamten, die zu ihr sprachen, damit man meinen sollte, sie lebte noch. Sie haben sie notdürftig in ihre Kleider gesteckt. Und damit ihr Kopf nicht umfiel, hat einer von ihnen ihn am Knauf seines Spazierstocks befestigt, den er ihr zwischen Rücken und Kleid geschoben hat. Dann haben sie sie begraben. Ohne Inschrift. Auf dem Schindanger eines Klosters. Du bist geboren zu Füßen eines Thrones, aber du fliehst, du versteckst dich ganz allein mit deinem Hass. Sei still, Großvater. Ich habe meinen Vater vergessen, ich habe auch meine Mutter vergessen, aber meinen Hass habe ich nicht vergessen. Die Zeit meiner Rache ist noch nicht gekommen. Was weißt du denn? Dass ich so hoch hinaus noch nicht kann, Großvater. Der Mann, den ich verabscheue, weil er mir alles genommen hat und vor allem das Leben meiner Eltern, ist so leicht nicht zu erreichen. Was weißt du denn? In den Zeitungen steht, dass der Thronfolger die Sommermanöver in Bosnien-Herzegowina leiten wird. Bist du ein Hexenmeister? Sprich nicht, Fritzi, der Hass ist verschwiegen. Herr, ich kenne in Bosnien eine Stadt mit Namen Sarajevo. Wie groß ist dein Hass? Wird er eine Hand haben, die zur Waffe greift? 1000 Hände. 1000, wenn es sein muss. So viele brauchst du nicht, wenige genügen, aber Waffen brauchst du. Ich kenne dort junge Leute, die hassen wie du, aber aus anderen Gründen. Du wirst sehen, dass man in Sarajevo genauso gut zielt wie in Meierling. Also, nach deiner Meinung des Rätsels Lösung, das wäre, weil der Erzherzog Rudolf... Ich? Habe ich so etwas gesagt? Ich habe auf meiner Gusler gespielt, alter Mann. Die Wahrheit hat ihr Gesicht wie die Lüge. Eine Wolke, die vorbeizieht, kann die Sonne verdunkeln. Aber welche von beiden lügt? Welche ist wahr? Die Sonne oder die Wolke? Oh, Gitarrenzupfer, du hast ja doch gerade behauptet, es war die Tochter des Erzherzogs. Ich habe noch mehr zu bieten. Die Seiten meiner Gusler sind noch nicht abgespielt. Möchtest du eine Reise in die Hauptstädte Europas, wo sie des Rätsels Lösung wirklich wissen? Wo sie die Reiche schaffen und abschaffen? Die Reiche? Welche Reiche? Du hast in der Anklagebank gesessen, alter Mann. Aber wie ein Wurm hast du deine Nase nur in deinen eigenen kleinen Dreck gebohrt. Die Worte sind durch deinen leeren Kopf hindurchgegangen. Wie der Wind durch einen toten Baum. Angeklagter Čabrinović, was wissen Sie von jenem Dritten, der, wie Sie sagen, den Plan des Attentats kannte? Als ich vorbrachte, dass uns zu der Durchführung des Plans die Mittel fehlten, da wurde mir gesagt, es gibt jemanden, der sie uns beschaffen wird. Und dann erfuhr ich, dass es sich da um einen Freimaurer handelt, und zwar um einen ihrer Großmeister sozusagen, und dass er im Ausland unterwegs war, nach Budapest, nach Frankreich, nach Russland. Die Freimaurer hatten den Thronfolger schon seit 2 Jahren zum Tode verurteilt, aber sie hatten nicht die Leute, um das Urteil zu vollstrecken. Die Freimaurer. Weißt du, wer das ist, alter Mann? Ach, je weniger man davon spricht, desto besser. Sie haben Kapuzen auf und sie versammeln sich in einem Saal mit Skeletten an den Wänden. Sie stoßen einem von hinten den Dolch in den Rücken. Siehst du, da haben wir eine Rätselslösung. Aus deinem Mund. Lass mich meine Gusela zupfen. Ich will dir die finsteren Höhlen beschreiben, wo die Freimaurer sich versammeln in den Kellern der großen Hauptstädte. Die haben kein Vaterland als die Welt. Und Treue geschworen haben sie dem Gott der Gerechtigkeit und des Lichts. Wann immer ein Verbrecher ihnen in die Hände fällt, sühnt er seine Missetat unter endlosen Qualen. Und wo immer ein Volk in den Ketten der Sklaverei stöhnt, tragen sie den Schrei der Revolte von Loge zu Loge. Von Katakombe zu Katakombe. Von Hauptstadt zu Hauptstadt. In allen Gebieten entlang der Grenze werden Bauern oder serbisch-orthodoxe Popen des Verrats angeklagt und erschossen, nur weil sie eine Sympathie für ein anderes Land als Österreich-Ungarn bekunden. Wie zu den Zeiten des Risorgimento gehen zahllose Patrioten, deren einzige Schuld ist, ihren Überzeugungen die Treue zu halten, in den Gefängnissen von Spielberg, Theresienstadt und Mollersdorf an Krankheit und Entbehrungen elendig zugrunde. Logenbrüder, diese und andere Verbrechen lasten auf dem Gewissen des alten Kaisers. Den Tod. Tod dem Kaiser. Nein. Die Züchtigung, die wir diesem 80-jährigen Schurken zugedacht haben, wird grausamer sein als der Tod. Und das umso mehr, als seine Untaten vielleicht nicht sind im Vergleich mit denen, die sein Nachfolger begehen möchte. Ihr wisst, dass der Erzherzog Franz Ferdinand noch mehr als sein Onkel die Kreatur der Jesuiten und Obskuranten ist. Sein ganzer Traum ist, die Heilige Allianz zu erneuern und die tyrannische Tradition des Absolutismus wieder einzusetzen. Durch ihn also und durch seinen gewaltsamen Tod soll der alte Kaiser seine Züchtigung erfahren und soll Europa erlöst werden von einer Dynastie der Unmenschen. Den Tod. Tod dem Thronfolger. Die Hinrichtung des Erzherzogs, wie sie bereits in Toulouse beschlossen war, konnte bisher nicht vollzogen werden. Nun aber bietet sich eine günstige Gelegenheit. Der Besuch des Erzherzogs und seiner ihm zur linken Hand angetrauten Gemahlin Sophie Chotek, Gräfin von Hohenberg, in der Stadt Sarajevo in diesem Sommer. Es handelt sich nun darum, eine Anzahl Männer zu bewaffnen. Einige bosnische Studenten bieten sich an. Sie brauchen lediglich Bomben und Pistolen. Freimaurer Frankreichs, welches ist euer Beschluss? Tod dem Erzherzog. Freimaurer Italiens? Den Tod. Freimaurer Russlands? Den Tod. Freimaurer Spaniens und der übrigen Länder? Den Tod. Nach einstimmigem Beschluss wird somit das Urteil vollstreckt werden am 28. Juni 1914 zu Sarajevo. Jesus Maria, die also sind es gewesen. Und einen armen kleinen Möbelschreiner wie mich mussten sie in die Sache hineinziehen. Mich, der nie einen gesehen hat in seinem lumpigen Leben. Was? Einen von denen. Von den Kapuzenmännern mit den Skeletten. Den Freimaurern. Den Freimaurern? Was fällt dir ein? Wie, was fällt mir ein? Du, Gitarrenzupf, hast ja eben gesprochen von den... Schweig still, alter Mann, halt deinen Mund. Du magst ihn auftun, um deinen Mostarwein zu trinken. Nichts habe ich gesprochen. Aber meine Gusela, die hat gesungen. Die singt, weil sie eine Frau ist. Und sie stolpert und hüpft über die Worte. Und singt und plappert und sieht nicht, was sie sieht. Die Freimaurer. Und das Rätsel als Lösung? Na, warum die Freimaurer? Was, alter Mann, hieltest du von der Narodna Odbrana? Oder warum nicht die schwarze Hand? Oder wenn ich dir sagte, das junge Bosnien? Höre, wie meine Gusela dich bis nach Belgrad bringt. Nicht schlecht, mein Junge. Das war ein ganz guter Schuss. Wie heißt du? Gavrilo Princip aus Sarajevo. Ich bin mit meinen Kameraden nach Belgrad geflüchtet. Jedenfalls weißt du schon, wie man mit einer Pistole umgeht. Besser als deine Kameraden. Aber wozu das Üben hier am Schießstand? Wozu? Wir kommen in den Top-Cheater-Park, seit wir in Belgrad sind. Wir schießen auf den Jahrmärkten. Sie müssen wissen, dass wir Emigranten sind. Wir gehören zu den Jungbosniern. So, sieh mal an. Es ist aber nicht recht, aller Welt deine Geheimnisse zu erzählen. Auch in Belgrad gibt es feindliche Ohren. Ich vertraue auf Ihre Verschwiegenheit, Major Tankosic. Sie sind der Führer der Freiwilligen in den Balkankriegen. Ach, das hat er auch herausbekommen. Da trägt man die Uniform, ist bekannt wie ein bunter Hund und schon hat er es herausbekommen. Nur so weiter. Was steht sonst noch zu Diensten? Wir lernen schießen, weil wir in die Narodna Odbrana aufgenommen werden möchten, dem Bund aller Serben. Wenn Sie uns da gebrauchen können, Herr Major. Die Narodna Odbrana ist aber kein Schützenverein, junger Mann. Sie ist eine kulturelle Vereinigung, die Vorträge über Hygiene und Landwirtschaft veranstaltet, Kurse für Analphabeten. Major Tankosic, unsere Brüder in Bosnien und Herzegowina ächzen unter der kaiserlichen Unterdrückung. Was sie brauchen, ist nicht Hygiene, sondern die Freiheit. Wie schön er das gesagt hat. Wie alt bist du, mein Junge? 19. Dachte ich mir. Und du bildest dir ein, wenn du nur richtig ins Schwarze triffst, dann gewinnt Bosnien ganz gewiss seine Freiheit wieder. Na, nur weiter, mein Junge, dann schieß mal fleißig. Major Tankosic, wir hatten alle Hoffnung auf Sie gesetzt. Aber ja, mein Freund. Warum nicht? Melde mich zur Stelle, Oberst Dmitrijewitsch. Still? Herrgott noch mal, knallen Sie doch nicht die Hacken zusammen wie auf dem Kasernenhofen. Und vergessen Sie mal Rang und Namen, mein Lieber. Ein Glück, dass Sie nicht meinem Geheimdienst angehören. Sie würden bei mir nicht alt. Was mich wundert, dass der Generalstab Sie da belässt. Oberst, an der Spitze des Geheimdienstes. Offensichtlich, weil ich die Sache in der Hand habe. Natürlich. Aber wenn es nur nach Ihnen ginge, wäre das jeden Tag derselbe Kopfsprung in das Abenteuer. Mein Lieber, ich glaube nur an die Tat. An die Tat des Einzelnen. Die großen Ereignisse sind immer nur die Tat einiger weniger Männer. Eine Hand drückt den Abzug und das Geschick der Welt ändert sich. Nicht wahr? Die gekrönten Häupter sind vorzügliche Zielscheiben, was? Die Könige von Montenegro und Griechenland, der bulgarische Zar und allen voran dieser alte Trottel, der auf dem Thron von Österreich-Ungarn sitzt. Verstehe. Die schwarze Hand. Schnauze, Tankosic. Schrecklich, diese Bezeichnung. Sagen Sie lieber Vereinigung oder Tod. Das ist der wahre Name meiner Kampfgruppen. Oder sagen Sie gar nichts. Das ist das Beste. Und wie wollen Sie mit Ihren Machenschaften und Gewalttaten das Vertrauen der Regierung gewinnen, Oberst? Mit anderen Worten, Tankosic, die Antwort der Narodna Odbrana ist nein. Die Narodna Odbrana ist eine kulturelle und politische, oder sagen wir meinetwegen, turnerische Vereinigung. Ja, sagen Sie schon, eine Kriminelle. In Wirklichkeit handelt es sich doch ganz einfach um die Vorbereitung eines Krieges, eines netten kleinen Befreiungskrieges. Die Regierung will keinen Krieg. Und die Narodna Odbrana ist absolut regierungstreu. Ihr Name besagt nationale Wehr. Sie lässt sich auf Abenteuer nicht ein. Also, nein. Schade für Ihre kulturelle Vereinigung. Ich wünsche ihr eine lebhafte Zukunft. Das sprechen wir offen. Tankosic, was ist Ihr persönlicher Standpunkt? Oh, ich befehlige die Komitatschi-Bataillone und ich respektiere das Programm der Narodna Odbrana. Ich empfinde mit meinen serbischen Brüdern jenseits der Grenze, vor allem in Österreich-Ungarn, aber als Offizier bin ich gehorsam und geduldig. Übrigens bin ich Ihnen in Freundschaft verbunden, Oberst Dmitrijewitsch. Gut, machen Sie Meldung, Tankosic. Sie erinnern sich an diese Studenten aus Sarajevo beim Scheibenschießen. Gavrilo Princip, Dedeczko Djabrinovic, Drivko Grabec. Sie sind uns von einem Konfidenten empfohlen worden, dem Lehrer Danilo Iljic. Aus Sarajevo, sagen Sie? Ich habe die Übungen überwacht. Die Bürschchen sind nicht schlecht. Sie haben Mut und eine gute Technik. Ich dachte mir, ob man sie nicht in die Armee aufnehmen könnte. Sarajevo. Sarajevo, Hauptstadt von Bosnien, Herzegowina. Wissen Sie, Tankosic, dass der Erzherzog Franz Ferdinand die Frechheit haben wird, am Widov Dan, dem Jahrestag der Niederlage unserer Väter auf dem Amselfeld, dieser Stadt seinen Besuch zu machen? Eine Schande, Oberst. Allerdings. Und er verdient, dass man ihm eine Lektion erteilt. Glauben Sie, dass diese Jungen Lust hätten, nach Sarajevo zurückzugehen? Nach Sarajevo, Oberst? Sie würden das Gefängnis riskieren. Sie sind aus Österreich geflüchtet. Ach, wenn ich will, bringe ich ein paar tausend Elefanten über die Grenze, ohne dass es jemand merkt. Was haben Sie vor, Oberst? Ich denke, dass einige Revolver und ein paar Leute, die damit umgehen können, nicht ein Vermögen kosten. Und wenn die Regierung sich auf Abenteuer nicht einlässt, dann denke ich, dass die schwarze Hand, wie Sie das nennen, in die eigene Tasche greift. Aber hören Sie, Oberst... Schnauze, Tankosic. Wir haben schon zu viel gesprochen. Vergessen Sie, was Sie gehört haben. Lassen Sie Ihre kleinen Bosnier weitermachen mit Scheibenschießen. Und wenn Sie eines Tages Heimweh bekommen, dann bringen Sie sie her. Aber vor dem 28., mein Lieber. Vor dem 28. Juni. Hör auf. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Du sprichst vom Erzherzog Rudolf, von der Schwarzen Hand, von den Freimaurern. Ich? Wirklich? War es nicht meine Gusla? Ach was, deine Gusla und du, das ist doch ein und dasselbe. Du hast mir des Rätsels Lösung versprochen. Du, junger Mensch, mir, der ich dabei war. Mir, der ich dem Prinzip gewissermaßen die Pistole gehalten habe. Des Rätsels Lösung. Es ist lustig, was du dir ausgedacht hast. Man weiß nicht, wer das Verbrechen begangen hat. Die Tochter der Marie Vezera, die Mittelsmänner in Belgrad oder wer denn? Schau mal, Alter, der du gewissermaßen Prinzip die Pistole gehalten hast. Armer Alter, der mit 80 Jahren noch Rätsel lösen will. Armer alter Mann, der seinen Schoppen schlürft und der sich einbildet, dass es die Menschen sind, die das Geschehen lenken. Ach, sind es vielleicht die Pferde? Willst du wissen, wer am 28. Juni 1914 wirklich die Pistolen gehalten hat? Auch das will ich dir singen auf meiner Gusla. Zwei Hände haben den Abzug gedrückt. Zwei Blicke haben gezielt. Zuallererst war es das schwarz maskierte Gesicht des Zufalls. Zufall? Ja, er. Das wusstest du nicht? Er irrte an jenem Tag durch die Straßen von Sarajevo. Aber schon am Tage vorher, 11 Kilometer vor der Stadt an der Bosna, wo die großen Manöver abrollten. 3 Tage Kanonendonner. Mir dröhnen schon die Ohren. Gott sei Dank sind die Manöver ja bald zu Ende. Nachher hörst du nur noch das Gejaule des Orchesters im Park. Die Musikkapelle der Garnison übt schon draußen auf der Wiese. Ist die Tafel für das Bankett gerichtet? 41 Gedecke. Und wie üblich die Schwierigkeiten mit dem Protokoll. Meine einzige Frau ist bei dem Bankett, die Gräfin. Aufgepasst. Die morganatische Gemahlin seiner kaiserlichen Hoheit steht nicht im Rang einer Prinzessin. In der Hofburg rangiert sie nach den Hofdamen und den Großwürdenträgern. Ersparen wir einmal der Frau des Thronfolgers diese Kränkung. Wir sind hier nicht in der Hofburg, sondern nur ganz einfach im Wintergarten des Hotel Bosna zwischen Korbsesseln und Jagdtrophäen. Gut, die Gräfin soll den Ehrenplatz haben, aber flankiert von 2 Erzbischöfen, Stadler und Letiker. Und seiner Hoheit gegenüber soll der Erzherzog sich an dem Anblick seiner Lieblingsfrau weiden. Wahrhaftig. Man könnte sie eher für ein Krämer-Ehepaar halten als für Fürstlichkeiten. Sie dick und verfressen, er plattfüßig, rotgesichtig und immer den Rosenkranz bei der Hand. Man kann sie sich gut vorstellen, wie sie Kurzwaren verkaufen. Unterm Ladenschild der kaiserlich-königlichen Krone. Der ältesten und stolzesten auf der Welt. Du glaubst nicht, wie recht du hast. Weißt du, was für eine Eskapade sich die beiden geleistet haben? Eine Eskapade? Ja, in diesem Augenblick, während wir uns um den Markettsaal kümmern und um die Speisekarte, die zur Vermeidung von Deutsch oder Serbo-Kroatisch in einem Diplomaten-Französisch abgefasst ist. Soufflé délicieux, oiseau rôti, avec du toquet et du sivatica de mustard. In diesem Augenblick spaziert Franz Ferdinand mit seiner Ehehälfte am Arm inkognito und ohne Gefolge über den Markt von Sarajevo und betrachtet die Auslagen. Nein, in Sarajevo? Die Bevölkerung ist voller Hass auf Österreich. Tja, er ist dreist, der Augenverdreher. Umso schlimmer für die, die ihn hassen. Weißt du, dass man soeben hier vor dem Bahnhof einen Jungen verhaftet hat, der sich hinter den Büschen des Parkes versteckt hielt? Einen gewissen Schabrinovic. Seine Papiere waren in Ordnung. Sie haben ihn wieder laufen lassen. Wenn er böse Absichten hatte, wäre er besser in Sarajevo geblieben. Das Schicksal meint es gut mit seiner Hoheit. Sagen wir doch ganz einfach, der Zufall. Ein glücklicher Zufall. Der Wein in der Vinara ist besser als deiner, Ilitsch. Ich bin nicht reich wie ein Erzherzog, Grabitz. Im Übrigen könnten die Wände in der Vinara Ohren haben. Für das, was du uns zu sagen hattest? Ja. Was sitzen wir hier herum und klappern mit den Zähnen? Kinder, seid doch vernünftig. Ach, vernünftig. Ich bin 25, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Ich kenne die Dinge besser als ihr. Besser als ihr. Du, Grabitz, du sträubst fortgesetzt den Kamm wie ein kleiner Hahn. Ich warne dich. Dabei bist du noch ein Milchbart mit deinen 19 Jahren. Mut ist keine Angelegenheit der Bärte. Richtig. Du, Chabrinovic, mit deinen 18 Jahren. Du willst dem Kaiser die Krone vom Kopf schlagen, weil du durchs Examen gefallen bist. Von Prinzip wollen wir gar nicht reden. Er ist ein Kranker. Und solange er auf der Welt ist, seit 19 Jahren, hat er seine Nase nur in die Bücher gestellt. Hör schon auf, Ilitsch, und komm endlich zur Sache. Wozu hast du uns heimlich über die Grenze gebracht? Mit den Waffen, die sie uns in Belgrad zugesteckt haben. Waffen. 6 Bomben und 4 Pistolen. In manchen Fällen genügt eine einzige Kugel, Chabrinovic. Der Junge hat recht. Es ist zu wenig, um eine Revolution zu machen. Aber darum handelt es sich auch gar nicht. Ja. Ihr habt mich als euren Führer anerkannt. Ja, und ich verlange, dass ihr auf mich hört. Wir müssen unseren Plan aufgeben. Denn er ist nicht durchführbar. Nicht durchführbar. Der Zufall ist gegen uns. Der Zufall, der Zufall, der Zufall. Nur weil Chabrinovic so blöd war, sich einer Bosna schnappen zu lassen. Was willst du, Grabitz? Sie haben mich laufen lassen, also es ist doch gar nichts passiert. Ihr seid Kinder. Was sagst du? Der Zufall ist gegen uns. Er kommt allen unseren Unternehmungen in die Quere. Alles geht schief. Ilir, still. Das ist einer von uns. Prinzip! Ach, Freunde, es ist entsetzlich. Was ist denn? Der Zufall ist gegen uns. Ach, wieso? Was hast du? Ich komme aus der Altstadt. Ich war spazieren gegangen. Ich habe sie gesehen. Arm in Arm. So wie ich euch vor mir sehe, auf einem Meter. Wem denn? Sie beide. Ferdinand und Sophie in Zivil, wie irgendein beliebiges Kleinbürger-Ehepaar. Oh. Bei den Basaren, in einer dieser engen und überlaufenden Gassen. Ach Gott. Hätte ich meinen Browning gehabt. Was habe ich euch gesagt? Erst Chabrinovic, jetzt Prinzip. Nein, Kinder, der Zufall ist gegen uns. Wir müssen den Plan aufgeben. Was heißt das? Was heißt das? Eine verpasste Gelegenheit ist noch keine Niederlage. Morgen früh hat der Erzherzog seinen offiziellen Empfang in Sarajevo. Und es ist der Vidovdan, Freunde. Bitte Eure Hoheit gehorsamst um die Erlaubnis, Eure Hoheit in Ihrer lieben Stadt Sarajevo willkommen zu heißen. Ja, grüß Gott, General. Freut mich, freut mich. Ja. Ach, diese Manöver haben mich arg mitgenommen. Gräfin, wollen Sie mir gestatten, Ihnen untertänigst meine Verehrung zu Füßen zu legen? Ihr Dankeschön. Lächeln ist das des Sieges. Der Sieg gehört meinem Mann. Ja. Im Manöver wenigstens. Ja, meine Attacke gegen die Serben hat fabelhaft geklappt. Theoretisch, ja. Der Herr der Heerscharen, wissen Sie, der von meinem Cousin Wilhelm II., ja. Ja, der ist mir gnädig gewesen. Ja. Ich hoffe, dass er mir auch in Sarajevo beisteht. Oh, es ist alle Vorsorge getroffen, Hoheit. Mein lieber Potjarek, als ob ich nicht wüsste, dass Ihre Hauptstadt mich am liebsten mit Bomben empfangen würde. Aber ja, Hoheit, ich bitte Sie. Ich weiß auch, dass die K&K-Polizei nicht viel taugt, ja? Wenigstens, was mich betrifft. Hoheit, also bitte schön, fragen Sie die Sophie. Gestern haben wir einen kleinen Bummel durch Sarajevo gemacht. Ja. Ja. Schon eine pittoreske Stadt. Was, durch Sarajevo? Eure Hoheit? Ja, doch, General. Der Ferdinand und ich, wie zwei Verliebte. Ach, ja. Hoheit, das ist unverzeihlich. Wie schnell kann ein Unglück... Aber ja, geben Sie nur zu, dass Ihre Polizei schlauft. Aber ja, Hoheit, ja. Ich... Aber ganz. Ich bin gewohnt, auf die Vorsehung und auf meinen Glücksstern zu rechnen. Da hast du auch recht. Unser Metier hat seine Unbequemlichkeiten, wie mein Cousin Alfons der 13. sagt. Ja. Hoheit, wissen, dass heute der Widovdan ist. Ein schmerzlicher Gedenktag für die Menschen hier. Ja, hab ich vor 4 Jahrhunderten die Serben geschlagen? Ich tu's vielleicht eines Tages. Ah, da ist ja unser Automobil. Ja, der Torpedo, den Graf Harrach zur Verfügung stellt. Er ist fast neu. Ja, wie kommt's denn? Ja, der Graf benutzt ihn niemals. Das heißt, dass alle seine Besitzer der Reihe nach eines gewaltsamen Todes gestorben charmant, sind. Charmant. Der Graf Harrach soll sich nicht unterstehen, ihn uns zum Geschenk zu machen. Gut, ja. Ja, also... Was ist das Programm? Ja, also zunächst zum Rathaus über die Quais. Ich habe 100 Polizisten aufgestellt. Ja, ausgezeichnet. Na, und wo schmeißt man mir die erste Bombe? Aber Hoheit! Ja, schau, na gehen Sie, Potjarek, kriegen Sie sich wieder ein. Na komm, Sophie. Ja, geh mal. Du, ich bin so glücklich, Ferdi. Glücklich. Das erste Mal, dass ich bei einem offiziellen Empfang an deiner Seite sein darf. Wie eine richtige Erzherzogin. Aber du bist doch eine richtige Erzherzogin, Sophie. Du wirst sehen, wenn ich erst auf dem Thron bin. Unsere Kinder werden regieren, Sophie, du wirst sehen. Ja, und was meinst du? Das hat mich doch sehr wundert, wenn bei diesem Besuch in Sarajevo nicht was Gutes dabei herauskäme. Ja. Oh! Gavrilo Princip, man hat Sie ja monatelang nicht mehr gesehen. Ich war verreist, Draga. Draga, ich bin so froh, Sie zu treffen. Ich sah Sie auf einmal... Ach, dieser Umzug, all die Menschen, das ganze Geschrei. Ich finde diese Art von Veranstaltungen gar nicht amüsant. Die Törtchen unserer alten Konditorei hier ziehen mich mehr an als der Thronfolger. Ich sah Sie auf der Straße und da bin ich gelaufen, um Sie einzuholen. Aber was haben Sie denn, Gavrilo? Sie sehen leidend und unruhig aus. Immer noch Ihre Bücher, dieses endlose Lesen, das Sie krank macht. Nehmen Sie eine Limonade. Mhm. 2 Limonaden, bitte. Sie sind der Mensch, den ich am meisten zu sehen wünschte, an diesem Morgen. Oh, Sie sind galant. So kenne ich Sie gar nicht, Gavrilo. Das ist nicht galant. Ich kann es Ihnen nicht erklären, aber es ist heute... Draga, halten Sie mich für einen Feigling. Einen Feigling? Wie meinen Sie das? Warum ein Feigling? Bitte antworten Sie mir. Halten Sie mich für feige. Aber was für ein Unsinn. Sie sind ein netter Junge, der ein bisschen zu viel Bücher liest und deshalb den Kopf voller Überspanntheiten hat. Aber in Ihrem Alter... Mein Alter? Sie sind doch nicht sehr viel älter, Draga. Ich bin über 20, Gavrilo. Und Sie wissen, dass eine Frau schneller alt wird. Mit anderen Worten, Sie betrachten mich als einen kleinen Jungen und feige. Aber nein, wie kommen Sie nur darauf? Gavrilo, ein Glück, dass ich dich hier finde. Ich habe dich überall gesucht. Ach, Fräulein, entschuldigen Sie, darf ich mit meinem Freund ein Wort unter 4 Augen sprechen? Aber natürlich, bitteschön. Ich hatte euch gewarnt, Gavrilo. Wir mussten aufgeben. Alles ist gegen uns. Was musstet ihr darauf bestehen, eure Waffen mitzunehmen? Ergebnis? Sie können euch jeden Augenblick verhaften. Glaub mir, Gavrilo, geh nach Hause. Warum hat Mehmet Basic nicht geschossen? Er war als Erster auf dem Quai aufgestellt. Er hat eben nicht geschossen. Und du? Du hast deinen Platz verlassen, um dich hier in dieser Konditorei zu verstecken. Warum? Ich bin ein Feigling, Illich. Feige, ach was. Wir haben kein Glück heute. Wir müssen aufgeben. eine bessere Gelegenheit. Das ist Stabrinovic. Der Stelle ausgesucht, wo nicht so viele Leute waren. Ich wollte nur den Thronfolger töten. Als die Wagenkolonne näher kam, bin ich so weit wie möglich von den Zuschauern weggegangen, um niemanden zu verletzen. Ich war ungefähr in einem Abstand von 20 Schritten. Weiter konnte ich nicht weg, denn ich musste in der Nähe von einem Telegrafenmast bleiben, um den Schlagzünder auszulösen. Sie hatten die Sprengkapsel schon aufgeschraubt? Ja. Ich hatte die Bombe in meinem Gürtel versteckt und die ganze Zeit mit der Hand festgehalten. Als der Thronfolger ankam, habe ich nur einen Schako mit dem grünen Helmbusch gesehen, sonst nichts. Dann habe ich die Bombe gegen den Pfahl geschlagen und habe sie geworfen. Als Sie sie gezündet haben, hat man da einen Knall gehört? Ja, eine schwache Detonation. Ich habe die Bombe geworfen und da habe ich gesehen, wie der Erzherzog sich nach mir umgedreht hat und mich starr und gerade ansah. Dann ist die Bombe auf das Verdeck gefallen und auf die Erde gerollt. Und dann habe ich mich umgedreht und habe mein Zyankali genommen und bin in den Fluss gesprungen. Aber das Gift war zu alt und das hat nicht mehr gewirkt. Der Tod ist nicht eingetreten. Die Leute haben mich herausgeholt und halb totgeschlagen. Vorbei, Prinzip. Vorbei. Es ist alles aus. Stabrinovic ist geschnappt worden und der Zug setzt sich wieder in Bewegung. Es gelingt nicht. Fehlschlag. Sie werden den Weg zum Rathaus fortsetzen und jetzt wird die Überwachung noch mehr als scharf. Glaub mir, Gavrilo, mach, dass du nach Hause kommst. Und vor allem, lass deinen Browning verschwinden. Ich haue ab, ich verlasse die Stadt, ich kenne niemanden mehr. Leg wohl! Draga, entschuldigen Sie. Ich hatte Sie allein gelassen. Bei dem, was hier vorgeht, Gavrilo, ist es kein Wunder, dass man den Kopf verliert. Es ist schrecklich. Zwei Offiziere, der es kochte, sind schwer verletzt. Ein wahres Wunder, dass seine Hoheit nichts abbekommen hat. Nichts abbekommen? Nicht den kleinsten Kratzer. Aber er schäumt vor Wut. Ich glaube, die Stadtväter werden eine böse Viertelstunde haben. Draga, lieben Sie das Leben? Natürlich liebe ich das Leben, Gavrilo. Was für eine Frage. Sie sind so lieb und gut, Draga. Immer wieder habe ich unterwegs Ihr Gesicht vor mir gesehen, vor meinem inneren Auge. Ich habe lange geglaubt, das Leben sei etwas Hassenswertes. Wie können Sie so etwas sagen, Gavrilo? Aber es ist wunderbar. Man könnte so viele glückliche Stunden verbringen mit Liebe und mit Freundschaft, mit Nachdenken und Betrachtungen und auch mit den kleinsten Dingen. Mit der Freude über eine ganz grüne Landschaft oder über ein Stück Brot in Öl getränkt und eine Tomate, wenn man Hunger hat. Einen Spaziergang an einem klaren Frostmorgen den Fluss hinauf bis zur Quelle. Gavrilo, Sie haben Fieber. Was ist mit Ihnen? Man kann nicht einen Menschen hassen, Draga, und dabei... Und dabei... Also so begrüßt man hier einen Gast. Ich komme nach Sarajevo zu besuchen, man wirft Bomben auf mich, das ist doch empörend. Hoheit, Sie können mir glauben. Aber ich glaube Ihnen gar nichts, General. Ihr Ordnungsdienst hat versagt, General. Hoheit, ja. Diese Stadt Sarajevo werde ich nicht so schnell vergessen. Na, bestimmt nicht. Schon seine Majestät, der Kaiser, musste vor 4 Jahren, als er da war, zwischen 2 Reihen Soldaten hindurch passieren. Sie hätten das für meine Frau und mich genauso arrangieren können, Botjorek. Ja, ein sagenhafter Zufall, dass wir unverletzt geblieben sind. Ich garantiere Eure Hoheit. Garantieren Sie uns unsere Sicherheit. Und verlassen Sie sich nicht länger auf einen glücklichen Zufall. Wenn dieser Wahnsinnige besser gezielt hätte... Wer war denn das, General? Gräfin, ein junger Buchdrucker. Sie haben ihn fast in Stücke gerissen. Aber das nützt mir gar nichts. Ich werde mich in dieser Verbrecherstadt nicht lange aufhalten. Was machen wir? Der Bürgermeister erwartet Eure Hoheit, um Ihnen die Schlüssel der Stadt zu überreichen. Vielleicht in eine zweite Bombe eingepackt, was? Aber ja. Hoheit, ja, sagen Sie dem Trottel, dass er sich beeilt mit seiner Ansprache. Was habe ich von Ihren Reden? Und ich will mich gleich um die Verwundeten kümmern. Wenn Hoheit erlauben, schlage ich vor, dass die Wagenkolonne das dicht bevölkerte Stadtzentrum vermeidet und wieder über die Quais zurückfährt. Ich könnte außerdem, wenn Hoheit erlauben, die Straßen räumen lassen. Das ist ausgeschlossen, General. Ausgeschlossen. Ich bin ja hergekommen, um die Leute zu sehen in Sarajevo und mich ihnen zu zeigen. Sonst hat mein Besuch doch gar keinen Sinn. Aber Sie, Sophie, Sie fahren direkt zum Konak. Aber geh, Ferdi, das ist einfach lächerlich. Eins von beiden. Entweder fahren wir zusammen nach dem Konak oder ich begleite dich zum Spital. Aber Sophie. Unnütz, Ferdi, gib dir keine Mühe. Ich bleib an deiner Seite bis zuletzt. Übrigens, Hoheit, jede Gefahr ist beseitigt. Der Graf Harrach bittet um die Ehre, auf dem Trittbrett des Wagens stehen zu dürfen, um mit seinem Leibe seine Hoheit zu decken. Dieser Mensch möchte in seinem Wagen sterben. Hoheit, das dürfen... Gehen's, Botjorek. Geben wir uns in die Hände vom Chef Ihres Ordnungsdienstes. Ich meine vom Zufall. Kommen Sie, Gavrilo, Sie müssen nach Hause gehen. Sie haben Fieber, Sie können sich ja nicht mehr aufrecht halten. Das ist kein Tag heute, um so durch die Straßen zu laufen. Trager, ich versichere Ihnen, ich bin nicht krank. aber ich schäme mich. Sie sind nicht bei Sinnen. Ich werde Sie begleiten, wenn Sie wollen. Sie sind so gütig, Trager, aber ich verdiene nicht Ihre Güte. Lassen Sie mich fallen. Ich bin nicht wert, dass man sich um mich kümmert. Hören Sie. Was bedeutet das? Die Wagenkolonne. Sie kommt wieder über die Quais. Sie haben das Programm geändert. Das hat aber nicht lange gedauert im Rathaus. Rathaus? Der Thronfolger scheint mit einem Attentat genug zu haben. Aber dann hat Grabitz vor dem Rathaus... Grabitz? Welcher Grabitz? Von wem sprechen Sie? Er hat es nicht getan. Der Zufall will es nicht. Und jetzt kommen Sie über die Quais. Popovic und Schubrilovic sind woanders. Sie können nichts machen. Kann auch nichts machen. Ich verstehe nicht, Prinzip. Wer sind diese Leute? Ein Zufall, ein böser Zufall. Glauben Sie, Draga, dass er seinen Sinn ändern kann? Herr Gavrilo, Sie fantasieren. Wenn er bis dahin gegen einen gewesen ist, glauben Sie, dass er sich einem dann plötzlich an die Seite stellt? Ich habe Angst, Gavrilo. Angst. Um Sie und um uns alle. Ich will nicht länger ein kleiner Junge und Feigling sein. Gavrilo! Sie kommen wieder über den Quai, 2 Schritte von hier. Verzeihen Sie mir, Draga, und vergessen Sie mich nicht. Gavrilo, wohin? Wohin? Er hat ein Rendezvous mit dem Schicksal. Mit dem Schicksal der Welt an der Ecke der Quais und der Franz-Josefs-Straße. Da spielt seit 24 Stunden der Zufall Verstecken mit den jungen Verschwörern. Beschirmt Franz Ferdinand und seine Gemahlin, sodass man wahrhaftig von einer Vorsehung sprechen muss. Er, der Zufall, seit 24 Stunden reicht er dem Schicksal, der Verzweiflung, dem Tod die Hand und tanzt seinen Reigen um die hilflosen, verzagten kleinen Gymnasiasten, die zu viele Bücher gelesen haben und ihre Ideale mehr lieben als eine Frau. Auf einmal aber erstarrt der Tanz und verliert das Tageslicht seine höhnischen Farben. Einer läuft neben Prinzip zu seinem Rendezvous. Einer, der ihm jetzt nicht mehr von der Seite weichen wird und ihm überlegen hilft. Wer? Wer sonst als der Zufall? Der Zufall, der das Lager gewechselt hat. Und jetzt ist es der Zufall, der den Konvoi zurück über die Quais lenkt und den ersten Wagen irrtümlich in eine Straße einbiegen lässt, die ins Stadtzentrum führt. Der Zufall lässt General Podjorek wütend den Befehl zum Anhalten und Wenden geben. Der Zufall drängt den Wagen des Erzherzogs und seiner Gemahlin dicht an den Bordstein, wo ein junger Mann mit Namen Gavrilo Princip sich aufgestellt hat und nur noch mechanisch seine Pistole zu heben braucht. Und es ist der Zufall. Der Zufall, dass diese beiden fast blindlings abgefeuerten Schüsse treffen. Der eine die Halsschlagader Franz Ferdinands, der andere den Unterleib der Gräfin von Hohenberg. Und dass sie tödlich treffen. Eine Doublette, die nur eine Chance auf 1000 hat zu gelingen. Aber der Zufall ist großzügig. Es ist 11.15 Uhr und das Schicksal der 5 Kontinente nimmt seinen Lauf. Warum? Weil nicht der Zufall allein den Abzug gedrückt hat. Noch ein anderer Gott ist an der Seite Prinzips. Die Jugend, die von der Freiheit träumt, vom Glück, von Reinheit. Eine Jugend, die leben will. Es ist die Jugend der ganzen Welt, die Prinzip Dschabrinovic und ihren Gefährten die Waffe in die Hand gab. Und sie ist es, die in Sarajevo ein altes Weltgebäude zerstört und die Türen der Zukunft weit aufgemacht hat. Denn auf der anderen Seite. Was war es? Wer waren die anderen? Gusla, meine Gusla, sing noch einmal. Sing nun den Zerfall und die Korruption, den Mord, den Wahnsinn. Sing von Europas allererlauchtester Dekadenz. Sing von den anderen, den Habsburgern, der Dynastie der 60 Erzherzöge. Sing in einem Zimmer der Hofburg vom verknöcherten alten Kaiser, von seiner Mätresse und Freundin Katharina Schratt, einst ein Stern am Theaterhimmel, nun die Vertraute des Herrschers aller Herrscher. Kathi? Franz, lässt du rufen? Kathi, wie spät ist es? 3 Uhr, Franzl. Du hast noch eine Stunde zu schlafen. Ich kann nicht, Kathi, ich kann nicht schlafen. Besser, ich stehe sogleich auf und nehme mein Bad. Wie ein braver kleiner Bub. Nein, Majestät, jetzt bleiben Sie liegen, weil nachher sind Sie sonst müde. Warum schlafst du nicht? Na, ich denke an den Otto und seine Abscheulichkeiten. Was hat er denn schon wieder gemacht? Sie sagen, er ist splitternackt im Sacher auf dem Flur herumgegangen, nur mit dem Koppel- und Säbelgehenk als Lendenschurz. Niemand hat gewagt, ihn aufzuhalten. Dann ist er fast mit der Gattin des englischen Gesandten zusammengestoßen. Sie hat ihm ihre Reverenz machen müssen. Eine Reverenz diesem Trunkenbold. Ist dein Neffe Franzl nackt oder nicht, man schuldet ihm die Reverenz. Mein armer Liebling, dein Erzherzog ärgern dich noch ins Grab. Das kann man ja noch nicht sagen, Kathi. Seit 64 Jahren trage ich die Krone. Ich habe schon die Viktoria und Ludwig den 14. überrundet. Und immer noch frisch und rüstig dank meinem peinlich genauen Tageslauf. Wenn ich denke, wie die Elisabeth mich einen Schreibstubenfeldwebel geheißen hat. Unsere arme Kaiserin. Die war immer so gut zu mir. Sie hat uns zusammengebracht, Franzl. Aber ich mag dich, wie du bist. Ich mag es, dass der Chef des ältesten Herrscherhauses der Welt sich um 5 Uhr früh an seinen Schreibtisch setzt, auf dem er mit 2 Heftzwecken seinen Stundenplan befestigt hat und dass er zu seiner Feder greift wie sein eigener Sekretär. Meine alte Feder. So alt wie das Rasiermesser, mit dem ich mich rasiere, seit ich an der Regierung bin. Deshalb nennen sie mich einen Geizhals. Aber ich habe mehr goldenes Tafelgeschirr als alle diese Parvenus. Wilhelm von Deutschland oder Ferdinand von Bulgarien. Ich habe Ordnung. Man kann auch Kaiser sein und Ordnung haben. Okay, Franzl, ruh dich aus, sonst bist müde heute. Vergiss nicht, dass du den ganzen Tag Audienzen hast und dass du 82 Jahre alt bist. A, E, I, O, O. Was ist, Franzl? Ich denke an die Devise des Reiches. Austria est imperare orbi universo. Alles Erdreich ist Österreich untertan. Nicht einmal mein eigener Hof ist mir untertan. Die Verrücktheit herrscht hier und das Unglück. Also geh, Franzl, denk nicht dran, ruh dich aus. Das ist leicht gesagt. Mein Bruder Maximilian von den Mexikanern in Querétaro erschossen. Meine Frau in Genf ermordet von einem Anarchisten. Mein einziger Sohn Rudolf in Meierling umgekommen unter Bedingungen, die du kennst. Du musst vergessen, Franzl, vergessen. Und wie soll ich die Korruption vergessen, die an meinem Hof noch beharrlicher regiert als ich selbst und die das Gespött einer Gesandtschaft ist? Mein Bruder Ludwig Viktor, den ich aus Wien gejagt habe wegen seiner widernatürlichen Sitten. Mein Neffen Ferdinand Kordl, dem ich Titel und Apanage entzogen habe wegen seines ungehörigen Betragens. Meinen anderen Neffen Ludwig Salvator, der auf Mallorca in der Unzucht lebt, mit der Marmorstatue seines Kammerdieners im Vorzimmer. Und was ihn nicht hindert, überall kleine Bastarde in die Welt zu setzen. Und Otto, den liederlichsten von allen. Wie soll ich das vergessen, mich ausruhen? Du musst, Franzl. Schau, deine Untertanen verehren dich doch. Alle Höfe Europas respektieren und bewundern dich. Und dann ist ja doch der Thronfolger da. Der ist doch tugendhaft. Der Thronfolger, freilich. Aber ich mag ihn nicht, Kathi. Er bin nie gemocht. Er ist ein grausamer Mensch und er ist reaktionär. Und ich billige nicht eine Mesalliance mit einer kleinen Hofdame. Kommt aber noch schlimmer. Herr Franz Ferdinand denkt nur ans Dreinschlagen. Wir werden sehen, auf die eine oder andere Weise wird er uns einen Krieg heraufbeschwören. Und wenn es einen Krieg gibt und ich bin nicht mehr da, um die disparaten Völker des Reiches fest in der Hand zu halten. Franzl, Franzl, nicht diese Schwarzseherei. Deine Hände sind immer noch stark. Sie halten doch fest, was dir gehört. Der Tod kann schnell herbeikommen. Geh, Franzl. Er kann zu mir kommen, er kann zum Ferdinand kommen. Aber ja, zum Ferdinand. Weißt du, wer dann sein Nachfolger wäre? Otto, mein Neffe, Otto, der schön ist wie ein Gott. Aber. Das ist das Los der Krone von Österreich-Ungarn. Es schwankt zwischen einem besessenen Kriegstreiber und einem Zyniker. Ja, ja, ja, ja. Das ist charmant. Charmant. Na, ich will sie nicht, ihre Krone. Ich will sie partout nicht. Aber charmant ist es. Der Ferdinand massakriert mit seiner Funzen, was er geheiratet hat. Und der alte Kracher auf einer K&K-Staatslatrin. Und nachher macht er sich in die Hosen vor lauter Emotion. Aber jetzt muss er, ob er will oder nicht, den Serben einen Krieg erklären. Ich wette, dass sie ihn gewinnen, die Serben. Das ist ein eklatanter Schlamassel. Hoheit wären in der Nachfolgelinie... Ich, ein Thronfolger von diesem Saustall? Da bin ich absoluter Meinung von meinem Cousin Johann Salvator. Als Erzherzog auf Nimmerwiedersehen in Patagonien verschollen. Als Johann Ort hat er einen schönen Tag mit seinem Bethaserl auf einer Farm in Südamerika. Finis Austriae, mein Bester. Die Doppelmonarchie ist im Arsch. Denen ihr Doppeladler ist auf und davon... Ja, was weiß ich. Die zwei Pistolenschüsse von Sarajevo sind genau das Echo von denen in Meierling. Gehen's heim, Herrns. Aus ist. Die letzte Parenthesen ist geschlossen. Finis, Austria, charmant. Der Obersthofmeister Fürst von Montenuova hat sich geweigert, die beiden Särge zusammen in der Hofburg Pfarrkirche aufbahren zu lassen, da die Gräfin nicht im gleichen Rang steht wie ihr Mann. Montenuova? Ausgerechnet der? Der entstammt ja selber einer Messalliance von der Marie-Louise mit dem Grafen Herberg. Der Kaiser selbst hat es befehlen müssen. Daraufhin hat Montenuova den Sarg der Gräfin eine Stufe niedriger aufstellen lassen und nur mit den Insignien einer Hofdame geschmückt, einem schwarzen Fächer und einem Paar weißer Handschuhe. Gänseherz, dieser ganze Hofstau mit seinem spanischen Zeremoniell, das ist ja eine Farce. Wir sind ja alle miteinander nur drauf aus, dass wir ihm entwischen. Der eine mit dem Selbstmord, der andere mit dem Exil oder mit dem Wahnsinn oder mit dem Laster. Diese tausendjährige Etikette, die nach Naphthalin stinkt. Der alte Spießbürger von einem Kaiser hockt ab 5 in der Früh an sein Schreibpult wie so ein Tintenlecker und auf dem Abend trinkt er einen kalten Tee mit der Kathi. Das ist schon odios. Die Überführung der beiden Särge erfolgte beinahe heimlich um 10 Uhr nachts. Lediglich die dem Generalinspektor der Armee schuldigen Ehren waren angeordnet worden. Der Trauerzug kam inmitten eines heftigen Gewitters im Schloss Artstetten an. Bei der nächtlichen Überquerung der Donau auf einer Fähre scheuten die Pferde vor dem Gewitter und hätten die Leichenwagen fast ins Wasser gestürzt. Seine Hoheit und die Gräfin wurden beigesetzt unter grellen Blitzen und beim Krachen des Donners. So ein romantisches Arrangement hätte der doch gar nicht zu schätzen gewusst. Da hätte ich schon dabei sein mögen. Wissen Sie noch, mit dem Leichenzug damals auf dem Ring? Eure Hoheit kommen mit ihrer Suite von der Jagd zurück und begegnen auf dem Ring einem Leichenzug. Sie befehlen dem Priester und den Trägern anzuhalten. Ich nehme einen Aufgalopp, reißen Kaul hoch. Und Hoheit setzen über den Sarg an der Spitze ihres ganzen Jagdgefolges. Charmant, charmant. Genauso hätte ihn Ferdinand und seiner Schlampen die letzten Ehren erweisen mögen. Finis Austriae. Ich büße nicht, ihre Kron. Warum nicht, Hoheit? Warum nicht? Unser alter Spezi, der Tod, wird so gut sein, uns bei Zeiten abzukommandieren. Der junge Karl ist dran, mit seiner Tuberkulosen und seinen Skrupeln. Der soll den alten Mucker subzedieren auf der Latrin. Aber es kommt noch besser. Wie meinen, Hoheit? Die Kanon, mein Lieber. Die Kanon. Finis Austriae. Das Reich kracht zusammen wie ein altes Gebälk, wo die Termiten drin sind. Und die Leute laufen nach allen Seiten auseinander. Das alte Wien wird platzen wie eine reife Frucht. Und in ein paar Jahren, nachher kommen die Ratten aus allen Kloaken Europas. Nein, das ist nicht mehr eine Zeit der Walzer. Selbst eine Zeit der Gusler ist es nicht mehr. Jetzt ist die Stunde der Kanone und des Maschinengewehrs. Der Flinten oder sogar der blanken Bajonette, sogar unserer Hirschfänger und Bauernmesser. Und bei der Seele meiner Gusela, wir sind des Rätsels Lösung nahe gekommen. Denn das war es, wohin man die Menschen bringen musste. Zum offenen und grausamen Mann gegen Mann. Die Minister zwingen die Hand des greisen Herrschers zur schlimmen Drohung gegen das kleine Serbien. Das große, brandige Zarenreich steht auf wie eine unförmige Fleischmasse, an die man das Messer tief einsenken muss. und das bedenkenlos kriegsfreudige Deutschland, die Völker Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, ja die ganze Welt schreit nach Waffen und will töten. Töten, töten, weil in Sarajevo Gavrilo Princip zweimal den Abzug gedrückt hat. Die ganze Welt hat wie in einem heimlichen und bösen Fieber darauf gebrannt, dass Princip schießt. Die Länder warteten nur auf das Zeichen dieses Attentats, um ein über das andere herzufallen. Und die Erzengel der Verschwörer waren nicht mehr nur Zufall oder Jugend, sondern jetzt die Welt. Die ganze Welt. Und in der Anklagebank sind es nicht Zufall, Jugend oder Welt, die da mit verschränkten Armen sitzen, sondern 25 Bosnier, Attentäter und Komplizen, die meisten unter 20. Mag fern die Kanone brummen und der Zerstörungswahn aufbrechen. In Sarajevo regiert die Bürokratie des Gerichts, die peinlichste und ungeheuerlichste von allen. Zeuge Marossi, sagen Sie, was Sie zu dem Fall zu berichten haben. Am 28. bin ich mit meiner Familie ausgegangen, um die Ankunft und den feierlichen Einzug des Thronfolgers zu sehen. Ein Bekannter von uns, der Kaufmann Schiller, hatte uns Stühle angeboten. Als wir den Wagen, in welchem der Erzherzog Thronfolger und seine Gemahlin saßen, ankommen sahen, habe ich meinen Hut geschwenkt, um ihn zu grüßen. Und da explodierte die Bombe. Der Attentäter hat sich sofort in den Fluss geworfen. Jawohl, und ich habe es auch getan, zugleich mit den Polizisten. Ich habe den Verbrecher mit einem Stein auf den Kopf geschlagen. Auf dem Quai zurückgekehrt, habe ich dem neuen Vorbeizug seiner Hoheit beigewohnt und habe hochgerufen. Aber plötzlich schießt Princip. Ich stürze vor. Sie schlagen auf den neuen Attentäter ein, ich packe ihn am rechten Arm. Wir haben ihn abgeführt. Ich habe meine Pflicht getan, Herr Richter. Wachtmeister Krajewitsch, Ihr Sohn ist an der Vorbereitung und Durchführung des Attentats beteiligt gewesen. Was haben Sie dazu zu sagen? Herr Richter, zu Hause war er ein braver Junge, immer gehorsam. War still und fleißig, trank nicht, rauchte niemals. Er muss von schlechten Freunden verführt worden sein. Ist sein schwerster Fehler, dass er sich so leicht beeinflussen lässt. Es war nicht recht, ich verurteile sein Verbrechen. Bin erschüttert, Herr Richter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe in der Gendarmerie gedient, Herr Richter. Mit dem Armeeabzeichen und dem Verdienstkreuz dekoriert worden. Habe für Ihre kaiserlichen Hoheiten alleruntertänigste Verehrung. Zeuge Spanowitsch, was haben Sie zu berichten? Ich bin Polizeibeamter und befand mich als solcher dienstlich in der Franz-Josef-Straße, etwa 10 Meter von dem Attentäter entfernt. Als der erste Pistolenschuss vernommen wurde, habe ich den Kopf nach links gedreht und nichts festgestellt. Sodann habe ich ihn nach rechts gedreht und ein zweiter Schuss ist gefallen. Sofort habe ich mir einen Weg durch die Menschen gebahnt und habe den Attentäter am Arm festgenommen. Aber eine andere Person hat sich eingemischt und mir einen Faustschlag in den Magen gegeben. Dann hat der Prinzip mir mit seinem Revolver einen Schlag auf den Kopf versetzt. Demnach bin ich mit 20 Tagen Arrest bestraft worden, weil ich es nicht besser machen konnte. Das ist eine Ungerechtigkeit. Konnten Sie sehen, dass Offiziere aus dem Gefolge des Erzherzogs Prinzip mit dem Säbel auf den Kopf geschlagen haben? Ich konnte sehen, dass mehrere Offiziere auf ihn geschlagen haben. Jedoch konnte ich nach dem Faustschlag, den ich erhalten hatte, nichts mehr machen. Ich bin zu Unrecht bestraft worden. Frau Keller, Sie treten als Privatklägerin auf. Fordern Sie Schadensersatz? Ja, selbstverständlich. Die Bombe ist ganz in meiner Nähe explodiert. Ich habe einen empfindlichen Schock erlitten. Ich habe 14 Tage zu Bett liegen müssen. Und dann habe ich 3 Wochen lang meinen Arzt konsultiert. Im ganzen 24 Tage. Und außerdem ist mein Kleid verdorben. Und dann die Angst, die ich ausgestanden habe. Wie viel fordern Sie für die Folgen des Attentats und für die Angst? 500 Kronen. Und 5 Kronen pro Tag meiner Krankheit. Und 60 Kronen für das Kleid. Das ist wohl nicht mehr als recht und billig. 60 Kronen für ein Kleid? Das ist nicht zu viel. Aber wie viel für den Tod? Für die unzähligen Toten, deren Erste die Hoheiten in Sarajevo waren? Tote auf dem Schlachtfeld und in den Schützengräben. Eure Zahl, so scheint es, war zu gering. In dem kleinen Gerichtsgebäude von Sarajevo zanken sich Staatsanwalt und Verteidiger von einer Ecke des Saals zur anderen um das Leben von ein paar armen und geschundenen Gymnasiasten. Diesmal ist allerdings die Jugend auf der Anklagebank. Aber nicht als verantwortlich für das Attentat. Sie ist da, weil sie es mit der Todesstrafe aufnehmen will. Denn Gesetz ist Gesetz. Und das Recht des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs verbietet, Jugendliche unter 20 Jahren zu hängen. Der Tod im Schützengrab und auf dem Schlachtfeld war nicht so zurückhaltend. Und nicht so scheinheilig. Aber hier im Gerichtssaal knurren sie sich an wie die Hunde, die sich um einen Knochen zanken, einen mageren Knochen. Gavrilo Princip behauptet, das Alter von 20 Jahren noch nicht erreicht zu haben. Die Untersuchungen zur Feststellung seines Alters haben erwiesen, dass es nicht möglich ist, sein Geburtsdatum einwandfrei zu ermitteln. Die uns vorliegenden Dokumente weisen eine Differenz von einem Monat auf. Eine Eintragung im Personenstandsregister besagt, dass der Angeklagte im Juni geboren ist, während die Eintragung im Geburtenregister besagt, er sei im Juli geboren. Wenn er im Juni geboren ist, hatte er das Alter von 20 Jahren im Moment des Attentats überschritten und kann zum Tode verurteilt werden. Zur Frage des Alters meines Mandanten möchte ich entschieden hervorheben, Hohes Gericht, dass die Wahrheit sich zweifellos nur in dem Geburtenregister findet. Und das Prinzip am 13. Juli 1894 geboren ist. Er war im Augenblick des Verbrechens also noch nicht 20 Jahre alt. Der Beweis hierfür ist mit der Anzeige des Bürgermeisters gegeben. Nein, Hohes Gericht. Der Aussteller der Geburtsurkunde lebt nicht mehr. Aber jeder von uns weiß doch, dass bei den Bauern die Geburts- und Taufanzeigen immer zu spät gemacht werden. Der Bürgermeister kann seine Anzeige beim Gemeindeamt nicht machen. Der Priester hat keine Zeit, sie einzuschreiben und so weiter und so fort. Daraus folgt, dass die Eintragung im Geburtenregister und die Anzeige des Bürgermeisters nicht zuverlässig sind. Wie der Herr Staatsanwalt sagt, ist der Dechant, der die Geburtsurkunde ausgestellt hat, verstorben und seine Urkunde somit nicht nachprüfbar. Es existiert jedoch die Eintragung der Neugeborenen, geschrieben und unterzeichnet von der Hand des Dechanten, und sie besagt, dass Gavrilo Princip am 13. Juli geboren ist. Nein, am 13. Juni. Der alte Dechant hatte seine Eintragung auf einem Zettel notiert, der nicht entziffert werden konnte. Aber die Anzeige ist in das Register eingetragen worden. Und dort findet sich das Datum 13. Juni. Allein dieses Register ist zuverlässig. Es steht außer Zweifel, dass Princip im Augenblick des Attentats 20 Jahre alt war. Weniger 13 Tage. Nein, plus 17 Tage. Er ist geboren am 13. Juli. Er ist geboren am 13. Juni. Sie können ihn nicht verurteilen. Sehr wohl können wir ihn verurteilen. Wozu? Wozu all das Gerede? Das letzte Wort hat von nun an ja doch der Tod. Er ist es, der den Reigen anführt, der die Seiten der Guseler zupft. Er ist es. Er löst alle Rätsel. Der Tod durch Erhängen für drei der Angeklagten von Sarajevo. Drei, die das vorgeschriebene Alter hatten. Aber der Tod auch ein paar Monate später für weitere neun von ihnen in den Kerkern von Theresienstadt und Mollersdorf. Princip war wirklich noch keine 20. Auch Grabetz und Schabrinowitsch nicht. Aber die Tuberkulose nimmt es nicht so genau. Sie hat sie dahin gerafft. Siehst du, alter Mann, da hast du des Rätsels Lösung, der du behauptet hast, auf der Spur zu sein. Beeil dich. Trink dein Glas aus. Trink deinen Schoppen, bevor auch zu dir der Tod kommt und dich beim Wickel nimmt. Denn unsere Tage sind gezählt. Sind gezählt. Endlich kommst du zurück, alter Dummkopf. Alles ist schon kaputt gekocht. Du vergisst die Essenszeit immer mit deinem Herumschwadronieren. Und noch dazu betrunken. Du kannst dich ja kaum auf den Beinen halten, voll wie eine Strandkamera, du Säufer. Bum, bum, auf den Erzherzog, bum, auf den Ruhe. Kaiser, bum, bum, bum. Ruhe, schweigt! Unvernünftige Frauen, lass mir eine solche Respektlosigkeit nicht mehr gefallen. Oh, der alte Mann hat Blut geleckt. Nichts habe ich, aber ich will mir das unerträgliche Schrei deiner Schwester nicht länger anhören. Wir haben genug von diesem Ärger gehabt. Ich will meine Ruhe haben. Deine Ruhe. Sag doch gleich deine Faulheit, deinen Stumpfsinn. All die 50 Jahre, seit wir verheiratet sind, sehe ich dich den ganzen Tag nur träumen und resonieren in deiner Werkstatt. Du arbeitest nur, wenn man dich dazu zwingt. Du wartest, dass dir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Du bist noch zufrieden in deinem Elend und in deiner Dummheit. Bum, bum, bum, auf den Erzherzog. Bum, auf den Erzherzog. Schwein! Ich weiß, was ich will, unwürdige alte Frau. Das Ungewitter ist oft über mich hereingebrochen. Aber ich habe ausgehalten. Wir haben ausgehalten, weil ich gewusst habe, was ich will. Ich! Du wolltest der Narr sein. Immer wolltest du der Narr sein und du bist der Narr geblieben mit deinen 80 Jahren. Und weiter? Wo sind die Erzherzöge? Wo sind die Generäle? Wo sind die Verschwörer, die Kaiser und ihre Mätressen? Wo sind die Soldaten, die Richter? Die einen im Krieg geblieben, die anderen im Gefängnis verreckt. Man hat sie gehängt, erschossen mit dem Messer. Und mit Granaten haben sie sich gegenseitig umgebracht, die Könige und die Bettler und die Reichen und die Weiberröcke. Aber wir in unserer Winzigkeit und Unwissenheit haben wir es nicht warm. Wir wissen nichts. Wir begreifen nichts. Wir sind wie die Steine im Fluss, über die das Wasser dahin geht, ohne ihnen etwas anhaben zu können. Wir haben ausgehalten. Und wir sind immer noch da. Siehst du, das nenne ich Leben. Weib ohne Charakter. Leben. Da hast du des Rätsels Lösung. Alles andere ist Wahnsinn und Tod. Bumm, tack, tack, bumm, auf den Erzherzog. Bumm, bumm, auf die Gräfin. Bumm, auf alle, alle. Das endlose Sperrfeuer des Stellungskrieges. Die ersten Gasangriffe. Bis zu den Revolutionen, die man technisch vorzubereiten und zu organisieren beginnt. Dann Jahre später ein neuer Krieg, die ersten Verdunklungen, die MGs der Tiefflieger, die automatischen Schnellfeuerkanonen der FLAG. Bis zu der ersten Bombe von Hiroshima, der ersten Bombe eines neuen Zeitalters. Bis zu dem Tod der Neuzeit, dem Tod von heute. Dem letzten Schrei nach der letzten Mode. Kind oder Enkelkind des Todes von Sarajevo. Wir brachten das Hörspiel Sarajevo von Blaise Cendras in der Übersetzung von Jürgen Schröder. Es sprachen Alfred Balthoff, Hans Quest, Trudig Daniel, Kurt Ebbinghaus, Friedel Münzer, Walter Richter, Otto Rouvel, Karl-Heinz Martell, Manfred Georg Herrmann, Wolfgang Forrester, Bodo Primus, Steffi Helmer, Werner Runzhagen, Karl-Maria Schley, Günther Tabor. Komposition Werner Hentjes, Regie Ludwig Krämer. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1964. Am nächsten Sonntag möchten wir Ihnen ein klassisches Stück vorstellen, eine Posse von Robert Musil. Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer, die von Ingeborg Bachmann für das Radio bearbeitet wurde. Das so boshafte wie melancholische Stück wurde 1923 geschrieben und 1925 am Lustspielhaus in Berlin uraufgeführt. 1957 wurde es sozusagen wiederentdeckt und gab Anlass für wahrhaftig hymnisches Kritikerlob. Wir präsentieren seine einzige Radioaufnahme, eine Radio Bremen Produktion aus dem Jahre 1959.